Sonja blickte ihn fragend an. »Die sind doch jetzt alle auf Sie allein angewiesen.« Natürlich lag auch schon vorher alles auf ihren Schultern und auch der Verstorbene kam ja zu ihnen und bettelte um ein Gläschen gegen den Kater. Aber wie soll das jetzt weitergehen? »Ich weiß es nicht«, sagte Sonja traurig. »Werden Sie dort wohnen bleiben?« »Ich weiß nicht. Sie ist der Wirtin die Miete schuldig und die Wirtin soll heute gesagt haben, wie ich hörte, dass sie ihr kündigen werde. Katharina Iwanowna aber sagt, dass sie auch von sich aus keinen Augenblick länger dort bleiben will.« »Woher nimmt sie diesen Mut?« »Sie hofft wohl auf Sie.« »Ach nein, reden Sie nicht so. Wir sind eins, leben zusammen«, regte sich Sonja plötzlich wieder auf und war jetzt sogar gereizt. Und das nahm sich genauso aus, wie wenn ein Kanarienvögelchen oder ein anderer kleiner Vogel böse wurde. »Ja, was soll sie denn tun? Was denn? Was soll sie denn tun?« fragte sie, sicher eifernd und erregt. »Und wie viel sie heute geweint hat. Ihr Verstand verwirrt sich. Haben Sie das nicht gemerkt? Sie wird irrsinnig. Bald regt sie sich wie ein Kind darüber auf, ob morgen bei der Beerdigung auch alles anständig sein werde. Der kalte Imbiss und alles Übrige. Bald ringt sie die Hände, spuckt Blut, weint und fängt auf einmal an, mit dem Kopf an die Wand zu schlagen, wie in Verzweiflung. Dann beruhigt sie sich wieder. Und immer hofft sie auf Sie. Sie sagt, dass Sie jetzt ihr Helfer sein werden und dass sie irgendwo etwas Geld aufnehmen und in ihre Heimatstadt zurückkehren werde. Mit mir. Und dort will sie ein Pensionat für junge, adlige Mädchen eröffnen und mich als Erzieherin anstellen. Und dann werde ein ganz neues, wunderschönes Leben für uns beginnen. Und sie küsst mich, umarmt und tröstet mich und glaubt so an diese Fantasien. Wie kann man ihr denn da widersprechen? Und dabei hat sie heute den ganzen Tag gewaschen, geputzt, geflickt, hat selbst ganz allein mit ihrer schwachen Kraft eine Wanne ins Zimmer hereingeschleppt, war dann ganz außer Atem und ist einfach auf dem Bett zusammengebrochen. Und heute früh waren wir auch schon in den Schuhläden, um für Politschka und Lena Schuhe zu kaufen, deren Schuhzeug schon ganz und gar hin ist. Nur reichte unser Geld bei weitem nicht für den Preis. Sie aber hatte so reizende Stiefelchen ausgesucht. Denn sie hat Geschmack. Sie wissen das nicht. Und dort im Laden brach sie in Tränen aus, vor all den Verkäufern, weil das Geld nicht ausreichte. Ach, wie leid sie einem tat, wenn man sie so sah.